Teufel schauten dem Ende entgegen. Wollte ewig weiterleben. Also griffen die Alten und die Jungen zu Waffen und haben bis zum Tod gerungen. Erinnert euch an das letzte Aufgebot. Der Volkssturm kämpfte bis zum Tod. Für die Heimat zu sterben waren sie bereit. Denn es galt die Treue und es galt der Eid. Erinnert euch an das letzte Aufgebot. Der Volkssturm kämpfte bis zum Tod. Für die Heimat zu sterben waren sie bereit. Denn es galt die Treue und es galt der Eid. Im Gefecht um die Reichshauptstadt hörten sie laut, es wendet sich das Blatt. Ein Junge mit seiner schweren Panzerfaust fällt auf den Panzer und wieder getaucht. Ein alter Greis wurde von den Roten getroffen. Alle Hörmel haben sie nie gefahren. Ohne Chance und doch ein der Freundschaft stand bis zum Tod gegen das Ungetüm. Erinnert euch an das letzte Aufgebot. Der Volkssturm kämpfte bis zum Tod. Für die Heimat zu sterben waren sie bereit. Denn es galt die Treue und es galt der Eid.